Faust, der Tragödie erster Theil von Johann Wolfgang von Goethe. Nacht. Offenfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Faust, Mephistopheles, auf schwarzen Pferden, daherbrausend. Faust. Was weben die dort um den Rabenstein? Mephistopheles. Weiß nicht, was sie kochen und schaffen. Faust. Schweben auf, schweben ab, neigen sich, beugen sich. Mephistopheles. Eine Hexenzunft. Faust. Sie streuen und weihen. Mephistopheles. Vorbei, vorbei. Ende von Nacht, Offenfeld.